ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، درسنا باللغتين العربية والألمانية إن شاء الله، فصلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الصبر. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Geduld schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit dem achten Kapitel von Riyad al-Salihin, und zwar Bab al-Istiqama. Bab al-Istiqama. Nicht mehr, hatten wir Bab al-Istiqama. Denn das war immer die Computer. Kann viel Mischkeller. Inshallah. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen, barakallahu fikum. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann bete ich auf Deutsch. Babu al-Istiqama, qala Allahu ta'ala, fastaqim kama umirt. Wa qala ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. طبعا المؤلف له يعني أسلوب، وهو رحمه الله أنه يأتي أولا بالآيات وثم يأتي بالأحاديث، يأتي بالآية ثم يأتي بالحديث، وترك المؤلف الآيات والأحاديث على ما هي عليه، يعني ما شرحها كثير أو ما تكلم في الأحاديث كثير. وهو في أول الكتاب أي رياض الصالحين ذكر أنه يعني أراد أن يورد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين وفق في ذلك، إلا بعض الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم، ولكن عموما معظم أحاديث هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة أو حسنة، و أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتي ويغفر له خطأه. الاستقامة بارك الله فيكم هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمره الله، ويتقدم الاستقامة الإخلاص، يعني أن يثبت على الطريق بإخلاص وأن يعمل بدين الله سبحانه وتعالى، هذه الاستقامة. إذا أردنا أن نقول ما هي الاستقامة من باب آخر، نقول بارك الله فيكم أن الاستقامة هي العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى والثبات على طريق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بدين الله وثبت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو المستقيم، فهو الإنسان المستقيم. قال تعالى فاستقم كما أمرت، هنا لمن الخطاب؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بارك الله فيكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، إلا أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخص، يعني أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لكل الناس. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، لك أنت صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. مو كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفهم منه أن انشراح الصدر، أن انشراح الصدر ووضع الوزر يكون باتباع شريعة الله سبحانه بالاستقامة. فإذا كان الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين، وإذا كان بارك الله فيكم عام فالأمر إلى النبي، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى أمته، وفيه تنبيه لهذه الأمة. إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فكيف وهو على طريق الحق وهو قائد هذه الأمة، فكيف بنا فنؤمر بهذه المسألة؟ فالخطاب الموجه للنبي خطاب موجه لأمته، خطاب موجه لأمته. فاستقم كما أمرت عام له ولأمته، فكل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، فلا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص. ولذلك قال تعالى في آية أخرى: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، أي خليك على الطريق الصحيح وما تتبع أهواء الناس، لأنه إن تبعت أهواء الناس يضلونك. كل إنسان له هوى، كل إنسان له رأي. يعني لو أتينا الآن بمئة وقلنا ما رأيكم بهذه المسألة، لحصلنا على الأقل على 50 رأي، أو أحيانا قد نحصل على 99 رأي. فأي رأي هو الصواب؟ هو الموافق لشرع الله، لدين الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تأخذ هذا وأن تبقى عليه وأن تثبت مخلصا عليه ولا تتبع أهواءهم. إن الذين قالوا ربنا الله، أي خالقنا ومالكنا ومدبر الأمور، فنحن نخلص له، ثم استقاموا على هذا الطريق، على دين الله سبحانه وتعالى، على هذا القول، تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك، ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف، ولا سيما عند الموت، يقول لهم لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم، ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة إن شاء الله. يقولون الملائكة لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الولي هو المحبوب المساعد المتكافل، المحبوب هو يحب ويحبك، تساعده ويساعدك، أنت ولي وأنا وليك، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف؟ معناته أنت تحبني وأنا أحبك، أنت تعاونني وأنا أعاونك، أنت تكافلني وأنا أكافلك. فهنا نحن أولياؤكم، أي الملائكة تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك يوم القيامة، فإن الملائكة تتلقاهم يوم البعث والحساب. بماذا؟ هذا يومكم الذي توعدون، الذي كنتم توعدون، فيبشرونهم بالخير يوم القيامة. قال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم نعيم الجنة، لأن الجنة فيه ما تشتهي الأنفس. ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون، بل لهم فوق ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه، نزلا من غفور رحيم. يعني أن الجنة نزل لهم وضيافة من الله سبحانه وتعالى، الغفور الذي يغفر السيئات، والرحيم الذي يرفع الدرجات. وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، بأن يكون الإنسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص، ولا يبدل ولا يغير، لا يزيد ولا ينقص، ولا يبدل ولا يغير. فأما من غلا في دين الله أو بدل فهذا ليس على الاستقامة، ولا بد له من الاعتدال، لا بد للإنسان أن يعتدل. بارك الله فيكم، في هذا أمر عظيم، أن الإنسان المسلم الحق المؤمن الحق هو الذي يستقيم على الطريق الحق. والاستقامة على الطريق الحق لا بد لها من العلم، لأن الإنسان إذا ما كان عنده علم لن يعرف الطريق، والعلم هو أساس الهداية، لا بد من الهداية إلى الطريق بالعلم والعمل الصالح، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالإيمان والثبات على طريق الحق. بارك الله فيكم، Babul Istiqama. In der Übersetzung von Riyad al-Salihin von Bavaria, natürlich, ich empfehle diese Übersetzung nicht im Großen und im Ganzen, aber zum Teil schon, weil wenn das schon übersetzt ist, barakallahu fikum, daraus natürlich was nehmen, aber im Allgemeinen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ist das nicht der Fall. Ist das nicht der Fall, weil es viele Wörter gibt, die man anders übersetzt hat. Oder manche Wörter auch hat man beiderseits gelassen, weil man das vielleicht nicht übersetzen kann. Wir haben, als wir über Wahrhaftigkeit gesprochen haben, da hat man gesagt Aufrichtigkeit. Als wir über die Nia gesprochen haben, da hat man gesagt Aufrichtigkeit. Und jetzt nochmal kommt Babel Istiqama Aufrichtigkeit. Aber sind alle Wörter die gleichen? Eigentlich nicht. Al-Istiqama in der Religion, Al-Istiqama in der Religion, dass man fest von Recht verhalten auf dem richtigen Weg ist. Also du bist fest auf dem Weg, du bist stabil auf dem richtigen Weg und du hast das rechte Verhalten auf dem richtigen Weg und natürlich, du brauchst dafür die Aufrichtigkeit. Also du brauchst dafür, dass du aufrichtig bist. Deshalb sollte man Al-Istiqama eher mit dem aufrichtigen Rechtverhalten auf dem Weg oder Befestigung auf dem richtigen Weg mit Aufrichtigkeit. Könnte man Al-Istiqama so übersetzen. Es ist besser, barakallahu fikum. Ich weiß, das ist verschiedene Wörter, aber das ist besser in diesem Zusammenhang so zu übersetzen. Allah subhanahu und der Autor, rahimahullah ta'ala, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, hat in diesem Zusammenhang immer eine Methode gehabt. Und seine Methode war, Al-Imam al-Nawawi holt erstmal die Ayat, das wird erstmal die Ayat aus dem Koran, und dann die Hadithe. Und dann die Hadithe und manchmal bringt er eine Aussage von einem Gefährten oder von einem Gelehrten. Und weniger erklärt er bestimmte Wörter. Und Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, als er dieses Buch geschrieben hat, das wird Riyad al-Salihin, er hat versprochen, dass er versuchte, alle Hadithe, die eingeführt sind in diesem Buch, dass sie sahih sind. Aber das hat er nicht alles getroffen, was er gesagt hat. Es gibt manche Hadithe, die sind nicht viel, aber manche Überlieferungen, die sind schwach, die Al-Imam al-Nawawi hier benutzt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich belohnen für dieses Werk und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeihen für seine Fehler bezüglich Thema Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Aber allgemein, barakallahu fikum, das ist ein sehr schönes Buch. Und das ist wirklich ein Werk für die Leute. Und wenn man das richtig versteht, dann hat Al-Imam al-Nawawi sehr schöne Sachen zusammengestellt. Der achte Kapitel ist Bab al-Istiqama. Bab al-Istiqama. Wie gesagt habe, Al-Istiqama ist die Befestigung auf dem richtigen Weg mit dem Rechtverhalten und Aufrichtigkeit. Das bedeutet auch, natürlich Al-Ikhlas ist dabei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Hud, der 112, Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Im sinngemäß übersetzt, barakallahu fikum. So verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde. Das heißt, sei befestigt. Sei befestigt auf dem richtigen Weg und verhalte zu Recht, verhalte dich recht, wie Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Fussilat, wahrlich diejenigen, die sprechen, unser Herr ist Allah, und dann standhaft sind, standhaft sind. Das bedeutet, sie sind befestigt auf dem richtigen Weg und sie verhalten sich recht. Zu denen steigen die Engel hernieder und sprechen: Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig und freut euch des Paradieses, das euch versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im Diesseits und im Jenseits. Darin werdet ihr alles haben, was sich eure Seele begehrt. Und was darin weder oder was darin und darin werdet ihr alles haben, wonach ihr verlangt, eine Gabe von einem allverzeihenden, barmherzigen. Die Sura 41, die Ayat 30 bis 32. Und in Surat Al-Ahqaf, in Surat 46, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wahrlich, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und dann standhaft bleiben, die brauchen keine Angst, standhaft bleiben, das wird nochmal Istiqama. Das heißt, befestigt auf dem richtigen Weg, stand auf dem richtigen Weg. Die brauchen keine Angst zu haben, noch müssen sie traurig sein. Diese sind es, die Bewohner des Gartens sein werden. Dort werden sie ewig verweilen, eine Belohnung für das, was sie zu tun pflegten. Diese Ayat, die sind über dieses Thema, das wird über Al-Istiqama. Und wie ich schon gesagt habe, Al-Istiqama, das ist, dass man standhaft befestigt auf dem richtigen Weg bleibt, mit Aufrichtigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallam befiehlt, dass er standhaft und aufrichtig befestigt auf dem richtigen Weg bleibt, das ist nicht nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern das ist für die ganze Nation. Und hier muss man etwas bemerken. Es gibt zwei Arten von Ansprache zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Ansprache zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist hier spezifisch, nur für ihn. Das muss man belegen können, dass es spezifisch ist oder speziell für ihn. Und eine Ansprache zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist für ihn und für die ganze Nation, wie zum Beispiel hier: Fastaqim kama umirta. Das bedeutet, du musst auf dem richtigen Weg. Der Prophet ist der Führer dieser Nation. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm Befehl gibt, dieser Befehl ist auch für uns alle, für alle Muslime. Das bedeutet, wir müssen alle standhaft auf dem richtigen Weg bleiben und wir müssen alle Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die Religion richtig praktizieren. Nicht, dass wir in dieser Religion mehr und weniger machen oder rechts oder links, das wird übertreiben oder untertreiben haben. Nein, wir müssen richtig diese Religion verstehen und richtig uns recht verhalten und befestigt bleiben auf dem richtigen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Shura: وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Das bedeutet, so verhalte dich recht und befolge ihre Gelüste nicht. Oder befolge nicht ihre Gelüste. Das ist, wenn du die Gelüsten von den Menschen folgen willst, wenn du den Gelüsten von ihnen folgen willst, dann wirst du verlieren und du wirst nicht auf dem richtigen Weg bleiben. Und das ist logisch. Warum? Wenn wir jetzt 10 Leute holen oder 100 Leute und wir geben ihnen, dass ihre Meinung zu einer Sache sagen, dann haben wir 50, 60, 70 oder vielleicht nur 90 oder 100 Meinungen. Aber die Wahrheit und das Richtige bleibt immer Religion und der Weg, der mit Beweisen zu belegen ist. Deshalb in Surat Fussilat 41, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, das ist, er ist unser Schöpfer, er ist unser Gott, er hat uns alles gegeben, er lenkt, subhanahu wa ta'ala. Wir beten ihn an und wir nehmen den richtigen Weg und wir bleiben befestigt auf dem richtigen Weg. Wir bleiben befestigt auf dem richtigen Weg. Diese Leute, die sagen, wir glauben und sie nehmen den richtigen Weg und sie sind befestigt und standhaft auf dem richtigen Weg, was ist mit ihnen? Die Engel steigen hernieder, zu denen hernieder. Und sie sagen ihnen im Leben, dass wir nicht beim Sterben, braucht keine Angst zu haben. Wir beschützen euch. wir sind auf eurer Seite. Und am letzten Tag auch, die Engel sagen ihnen, kommt zum Paradies. Und das ist euer Lohn, was sie von Allah subhanahu wa ta'ala, also die geben ihnen die frohe Botschaft, dass sie ins Paradies kommen im Leben und am letzten Tag. Im Leben und am letzten Tag. Wir sind eure Beschützer, sagen die Engel. Ein Beschützer, ein Wali, ist derjenige, der dich liebt und du liebst ihn. Der dich unterstützt und wenn er deine Hilfe braucht, du hilfst ihm. Das ist unter uns Menschen. Aber den Engeln, sie brauchen unsere Hilfe nicht. Aber wir brauchen ihre Hilfe, natürlich mit Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind eure Beschützer, wir sind Leute, also die Engel sagen, wir sind die Engel, die euch helfen, unterstützen und euch sozusagen korrigieren, zurechtweisen. Und am letzten Tag, das ist in Dunya, am letzten Tag, werden die Engel zu den Gläubigen sagen, wir verkünden euch die frohe Botschaft und ihr braucht auch am letzten Tag keine Angst zu haben, ihr kommt ins Paradies. Ihr werdet im Paradies alles bekommen, was ihr wollt. Und ihr werdet auch das bekommen, was ihr verlangt. Das ist der Platz oder die Ruhestätte für diejenigen, die Gutes getan haben, die den richtigen Weg genommen haben und die waren befestigt auf dem richtigen Weg. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen, Barakallahu fik. Und diese Ayat sind sehr schön. In diesen Ayat ist der Beweis klar geworden, dass der Muslim, wenn er diese Religion, wenn er dieser Religion und dieser Religion angehört, dann oder zu dieser Religion gehört, dann muss der Muslim den richtigen Weg nehmen und befestigt sein auf dem richtigen Weg. Für Befestigung und Standhaftigkeit brauchst du Wissen. Ohne Wissen kannst du keine Rechtleitung bekommen. Ohne Wissen kannst du auch keine Standhaftigkeit und Aufrichtigkeit haben. Weil wenn man unwissend ist, dann wird der Shaitan zu ihm kommen und der Shaitan wird ihn einflüstern und schnell wird diese Person den Weg verlieren. Aber wenn man Wissen hat, dann ist das anders. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Und diejenigen, die übertreiben oder diejenigen, die untertreiben, sind auch nicht standhaft und nicht befestigt auf dem richtigen Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an Abi Amr وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم الحديث رواه مسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أي قل لي قولا لا أسأل أحدا غيرك فيكون فصلا وحاسما ولا يحتاج إلى سؤال يعني واضح بين لي الأمر بيانا شافيا كافيا لا أحتاج أن أسأل بعدك أحدا من الناس عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله قل آمنت هنا ليس المراد مجرد اللسان يعني قل آمنت لأن القول قولان قول القلب وقول اللسان أما قول القلب فهو بارك الله فيكم الاعتقاد الجازم من غير شك لما يقول قل لا إله إلا الله أي اعتقد بقلبك اعتقادا جازما من غير شك وقل بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله أي بقول اللسان وبإقرار القلب بقول اللسان وإقرار القلب ولا بد للعمل لا بد أن الإنسان يعمل لأنه عمل القلب وعمل الجوارح فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: بألسنتكم، أي لا بد أن يكون ذلك أيضا بقلوبكم. قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، يشمل الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل شيء يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء تؤمن به، تؤمن به. فإذا آمنت بذلك، إذا آمنت بذلك استقم على دين الله، ولا تحد عن الدين، لا يمين ولا شمال، لا تقصر ولا تزيد. فاستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. استقم على الصلاة، استقم على الزكاة، استقم على الصيام والحج وعلى جميع الشرائع. لذلك قال: قل آمنت بالله ثم. إذا الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان. ولذلك الإيمان شرط صحة وقبول بالنسبة للأعمال، شرط صحة وقبول بالنسبة للأعمال. فإذا الإنسان عمل ظاهرا، صلى وصام وفعل، ولكن باطنه خراب وعنده شك واضطراب أو تكذيب وإنكار، فهذا لا ينفعه، فهذا لا ينفعه. المنافقون كانوا يصلون، وخرج منهم حتى بعضهم جاهد وقاتل وراجل يخرج الجيان أكثر من هيك، وبنوا مسجدا. طيب، على الرغم من هذا، على الرغم من هذا، بارك الله في مسجد ضرار، على الرغم من هذا سبحان الله بقوا منافقين، ما غير ذلك شيء. لماذا؟ لأن ظاهرهم صلاح وباطنهم خراب والعياذ بالله. لذلك بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان إذا قام بعمل أن يشعر أنه قام به لله وأن يقوم به لله، لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله، ولا بد من الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. شو الصراط المستقيم؟ هو شرع الله سبحانه وتعالى، هو الطريق الموصل إلى الجنة. فكل الطرق مسدودة إلا عن هذا الطريق، إلا عن هذا الطريق. فاستقم كما أمرت، أي لما تؤمن أنت لابد أن تأخذ الطريق الصحيح حتى تصل. مثل الإنسان لما يخطط شيء، مثلا أنت تخطط أنك ستسافر غدا إلى مدينة أخرى، فأول شيء تشوف الطريق كيف تذهب، وثم تأخذ الطريق. فلو أخذت الطريق الصحيح ستصل، أما لو أخذت طريقا آخر ما وصل. إذن يحتاج الأمر منك إلى علم، إلى علم، وهذا هو الذي هو أساس الإيمان. واحتاج منك إلى الاستقامة ومعرفة الطريق حتى تصل. وفي الدين لذلك لا بد من، بارك الله فيكم، العلم، ولا بد من تواطؤ قول اللسان مع قول وعمل القلب، ولا بد من الإنسان يأتي بشيء حتى يكون على الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. بارك الله فيكم. حديث نما باي أويش 84 باي 186. سفيان ابن عبد الله رضوان الله عليه sagte zum Gesandten Allahs: Sag mir so etwas über den Islam, dass ich danach niemanden sonst befragen muss. Antwortete: Sprich, ich glaube an Allah, und dann sei standhaft befestigt auf dem richtigen Weg. Standhaft befestigt auf dem richtigen Weg. Und man versteht da, dass man auch aufrichtig ist. Der hat ihm gesagt: قل آمنت بالله، sprich, ich glaube an Allah, واستقم، واستقم، ثم استقم، ثم استقم. Gustaqen haben die erklärt, dass es alles, das kommt von Istiqam, Aufrichtigkeit, Befestigung, Standhaftigkeit, Rechtverhalten auf dem richtigen Weg. Was bedeutet das? Erstmal der Sahabi, radiallahu alayhi, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte ihm: O Prophet, ich möchte von dir eine Erklärung haben, damit ich niemanden nach dir frage. Ich brauche dann niemanden zu fragen. Erkläre mir eine Erklärung, die klar ist, damit ich niemanden frage. Der Prophet sagte: Sprich, ich glaube an Allah. Hier, was bedeutet sprich oder sag? Was bedeutet hier sag, barakallahu fikum? Weil manche Leute denken würden, sag bedeutet nur mit der Zunge. Nein, nein. Das Sagen in unserer Religion, das Wort, das ist Wort des Herzens und Wort der Zunge. Wort des Herzens, das bedeutet deine Verinnerlichung, dass du im Herzen verinnerlicht und dass du al-i'tiqad, das wird das zu den Glauben sozusagen verinnerlicht, fest verinnerlicht. Das ist Sagen vom Herzen. Wort des Herzens nennt man das. Und Wort der Zunge, indem man sagt, La ilaha illallah. Das bedeutet, der Prophet sagte ihm, sag, das heißt, im Herzen und auf Zunge, Amantu billah. Ich glaube an Allah. Das wird, ich glaube, dass Allah existiert. Dass Allah die schönsten Namen und vollkommenen Attribute hat. Dass Allah der einzige Gott und Schöpfer ist. Dass Allah der Einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden. Allah ist der würdigere, subhanahu wa ta'ala, dass man ihn anbetet, subhanahu wa ta'ala, mit Wahrheit und Recht. Deshalb, barakallahu fikum, sag, bedeutet hier, sag, amantu billah, dass wir verinnerliche im Herzen, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, dein Herr und Schöpfer ist, dass du ihn anbetest und dass du für ihn alles tust, was er dir befohlen hat und dass du das im Herzen verinnerlichst und dann sagst du, la ilallah, Muhammadur Rasulullah, du musst Ikhlas haben. Und dann, danach, was? Dann sei befestigt und sei standhaft auf dem richtigen Weg. Also sei standhaft und befestigt und aufrichtig im Gebet. Sei standhaft, befestigt, aufrichtig in Zakat, in Siyam, in Hajj, in allen Themen der Religion. Und das ist der Beweis, dass Al-Istiqama, die Aufrichtigkeit oder die Befestigung und Standhaftigkeit kommt erst nachdem man richtig glaubt. Nachdem man richtig den richtigen Glauben verinnerlicht. Deshalb ist das ein Beweis auch, dass der Iman eine Bedingung ist für die Richtigkeit der Taten. Wenn du eine Tat begehst, dann oder für die Annahme von den Taten oder von den Handlungen in der Religion. Wer an Allah richtig glaubt, muss automatisch befestigt sein und auch muss gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala begehen. Und der Muslim muss immer im Herzen hier tragen. Wenn er etwas tut, dann tut er das für Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht aber wal-iyadu billah von den Leuten, die äußerlich gut machen, aber innerlich, ja latif. Beispiel, Al-Munafiqun, die Heuchler. Nach äußerlich waren sie super. Die haben gebetet und die haben sehr gut gemacht. Aber innerlich, sie sind verdorben. Im Inneren, das wird, wenn sie auch diese, die haben eine Moschee gebaut. Die haben manche gekämpft. Und manche waren immer sozusagen, wenn es zu Gebet war, dann waren sie immer in der Moschee. Das bedeutet, barakallahu fikum, sollte man das nicht als Beweis nehmen. Wenn man in die Moschee kommt, dann ist man automatisch gut. Nein. Es gibt viele Leute, die äußerlich, die sind gut, aber innerlich, das ist alles verdorben, alles kaputt. Wenn diese Leute fähig wären, alle Sünden zu begehen, dann hätten sie, aber vielleicht fürchten sie etwas. Und deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem zusammenhängt. Wenn man etwas macht, dann musste man erstmal Ikhlas haben, dass du das vor Allah subhanahu wa ta'ala tust. Und dass du Istiqama hast, Befestigung und Aufrichtigkeit und Standhaftigkeit. Und dass du Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bittest in deiner Tat. Und deshalb sagen wir, jede Raka, in jedem Gebet, wir sagen, ehdina as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, das ist barakallahu fikum, der gerade Weg. Das ist der einzige Weg, der frei ist bis zum Paradies. Alle anderen Wege, die sind gesperrt. Nur dieser Weg ist frei. Und wenn du diesen Weg nimmst, dann musst du den richtigen Iman haben, den richtigen Iman, den richtigen Glauben verinnerlichen und du musst auf dem richtigen Weg standhaft bleiben. So wird Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني أن يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق شوف الكلام الجميل الاستقامة لزوم طاعة الله تبقى ملتزم وتلازم الطاعة دائما ما تبعد عن الطاعة هذا هو الإنسان المستقيم في كل الأمور هذا الحديث يدل على الاستقامة بارك الله فيكم على حسب الطاعة أو الاستطاعة يعني كل ما تطيع بقدر المستطاع إذا ما استطيع ما استطيع يعني إنسان مريض وما يستطيع يصوم أو إنسان مريض ما يستطيع يقوم فهو ليس من الاستقامة هنا أن يقتل نفسه وأن من الاستقامة أنه يؤدي الذي عليه بالاستطاعة يؤدي الطاعة بالاستطاعة فالاستقامة على حسب الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا قاربوا ما أمرتم به وحرصوا على ما أن على أن تقربوا منه بقدر المستطاع التسديد هو من تسديد الهدف لما أنت تسدد للهدف تأخذ تريد تسدد فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر قال بالسداد اذكر سدادك للهدف لما تريد تسدد لما تأخذ أنت القوس والنبال وتريد تسدد فهذا هو السداد عندك يعني أنت لما تعمل شيء تقوم بشيء تحاول أن تصيب الهدف تماما يعني العبادة أن تؤديها تماما ولكن إذا ما استطعت أن تكون أعمالك كلها مصيبة للحق فماذا تفعل؟ تقارب تقارب وتقترب لأن الإنسان قد يخطئ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون خير الخطائين التوابون فالإنسان مأمور أن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع مرة أخرى المعنى جميل جدا يا أخوة المعنى الجميل وهو أنك في عملك تحاول أن تصيب دائما الحق أن يكون عملك دائما هو الحق والصواب فإذا ما استطعت فتقرب عليه ما تبعد وكله بحسب الاستطاعة واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل لن ينجو أحد منكم بعمله أي لن ينجو من النار بعمله وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر مهما عملت، هل تستطيع تشكر الله على نعمه حق الشكر؟ لن تستطيع. فلذلك قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية أنه لن ينجو بعمله إلا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيرحمه ويدخله الجنة. طيب، هنا بارك الله فيكم هذا الكلام، وهنا أيضا الكلام الآخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا يدخل الجنة. طب كيف نقابل هذا بهذا؟ بارك الله فيكم، انتبهوا، المقابلة هي هكذا: أنك بعملك فقط، إذا أردت أن تعتمد على عملك وتقول هذا عمل الذي قدمت، فهل هذا العمل كافي لشكر النعمة ودخول الجنة؟ أبدا، لأنه شوف العين، نعمة العين، نعمة النظر، نعمة العقل. هل هذه لو قالوا لك يعني بكم تشتري هذه النعمة؟ إلا أعطيت كل شيء تملك وأولادك كل شيء فقط تأخذ هذه النعمة، فكم تحتاج لشكرها؟ نعمة واحدة هي العين أو نعمة البصر، فكيف نعمة العقل، نعمة البصر، نعمة النطق، ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة؟ فلن تستطيع إذن بعملك أن تبلغ هذا الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى، ولكن تعمل صالحا، والعمل الصالح سبب في أن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويدخلك الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ونكون من أهل الجنة. لذلك لا بد من العلم والحرص على العلم والعمل الصالح والاستقامة حتى يكون الناس من أهل الجنة. Das nächste Hadith ist ein sehr schönes Hadith. Ein sehr schönes Hadith, Barakallahu fi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Qaribu wa saddidu." Hier hat man übersetzt: übertreibt nicht und untertreibt nicht. Und seid standhaft. Okay, allgemein könnte man das so nehmen. Aber lieber, dass wir, barakallahu fikum, erklären. Ich erkläre das mit meinen Wörtern, was das bedeutet: qaribu wa saddidu. Saddidu, saddidu. Oder machen wir weiter erstmal den Hadith und dann erklären. Und erinnert euch daran, dass niemand durch seine Taten allein gerettet wird. Jemand fragt, nicht einmal du, o Gesandter Allahs, er sagte, ich auch nicht ausgenommen, Allah sollte mich mit seiner Barmherzigkeit und Gnade bedecken. Oder gibt mir seine Barmherzigkeit, schenkt mir Barmherzigkeit und Gnade, dann kommt man so ins Paradies. Was bedeutet Qaribu? Barakallahu fikum, al-Muqaraba. Das ist, das stimmt zum Teil, das ist nicht übertreiben, nicht untertreiben. Aber das hat eine schönere Bedeutung, wenn man das richtig erklärt und so weiter. Und zwar, wenn du ein Ziel vor dir hast, ja, wenn du ein Ziel vor dir hast und du willst das Ziel treffen, das heißt, du guckst genau, du willst das treffen, wenn du ein Pfeil und Bogen hast, ja, du nimmst Pfeil und du zielst auf Ziel genau und du willst das sozusagen treffen, das wird Ziel treffen, das ist Saddidu, das ist Saddidu. Wenn du aber das Ziel nicht hundertprozentig triffst, dann kannst du näher ans Ziel kommen. Das heißt, in der Religion, versuche, dass deine Taten genau durchgeführt werden, wie die Wahrheit oder Wahrheit entsprechend. Wenn du schaffst, wenn du kannst. Wenn du kannst, nicht wenn du willst, wenn du kannst. Das ist, wenn du fähig bist und wenn du imstande bist, dann, wenn du eine Tat in der Religion tust, dann tue das genau so, wie Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Und natürlich, das braucht Wissen und folge dabei dem Propheten Muhammad sallam, sei standhaft. Wenn du das nicht genau schaffen kannst, das heißt, wenn du genau das Ziel nicht treffen kannst, dann näher, ein bisschen näher zum Ziel, aber nicht weit, nicht übertreiben, nicht untertreiben. Und nicht weit vom Ziel gehen und nicht sozusagen, barakallahu fikum, sehr weit auch, sondern sei immer näher an der Sache. Näher an der Sache. Und das ist der, das ist Beweis auch, dass die Taten, wenn du die begehst, dann ist es verbunden mit deinem Können. Können bedeutet, dass du Wissen hast, dass dies zum Beispiel Pflicht ist oder nicht Pflicht, verboten oder nicht verboten. Und das ist erstmal Wissen. Und dann die Handlung, dass du fähig bist zu handeln. Wenn du zum Beispiel keine Beine hast, dann bist du nicht fähig zu stehen, da du betest. Da kannst du nicht stehen. Aber wenn du stehen kannst, du bist nicht krank und dann stehst du nicht im Gebet, dann machst du einen großen Fehler. Und das ist die Bedeutung. Deshalb sollten wir zwischen Wollen und Können unterscheiden. Zwischen Wollen und Können müssen wir unterscheiden, barakallahu fikum. Die Bedeutung hier, qaribu wa saddidu, das bedeutet, kommt am nächsten und versucht, genau die Religion zu praktizieren. Wenn ihr das nicht schafft, genau zu praktizieren, dann am nächsten zum richtigen Praktizierung und seid befestigt in eurer Zielsetzung. Was ist unser Ziel? Dass wir die Religion richtig praktizieren, damit wir am Ende gerettet werden von der Hölle. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und keiner wird von euch gerettet durch seine Taten. Wie? Wir müssen doch Gutes tun. Und wir müssen Gutes rechtschaffen, handeln in diesem Leben. Der meinte, sallallahu alaihi wa sallam, damit aufpassen. Du musst Gutes tun. Aber egal was du, wenn du dein ganzes Leben nur Gutes tust, das ist nicht genug, um die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu danken, die du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast. Denke mal nur, mach deine Augen zu und versuch mal zu gucken und du siehst gar nicht. Wie viel wirst du tun und zahlen und geben, dass du nur Augenlicht bekommst? Denk mal an deinen Verstand, wenn du keinen Verstand gehabt hättest. Diese Gaben, was wirst du dafür geben? Du wirst so viel geben dafür, damit du das bekommst. Wie viele Taten musst du und Handlungen bringen, damit du dankbar für diese Gaben sind. Deshalb meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du kannst das nicht danken. Und durch deine Taten allein kannst du nicht ins Paradies. Weil wenn man sagt, ja, durch nur meine Taten komme ich ins Paradies, dann schaffst du das nicht. Außer, dass Allah uns Barmherzigkeit schenkt. Das heißt, wir tun Gutes, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit schenkt und ins Paradies bringt. Deshalb sagen die Gelehrten, Subhanalladhi yudkhilul jannata bi rahmatih wa yudkhilun nara bi adlih. Die Gelehrten sagen, Subhanallah, derjenige, der die Leute ins Paradies durch seine Barmherzigkeit bringt und die Leute in die Hölle durch seine Gerechtigkeit. Ja, das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen. Deshalb, ich sage, dieses Hadith ist so schön, weil wir können nicht alles hundertprozentig schaffen. Wir können alles nicht hundertprozentig schaffen. Wir haben immer sozusagen eine, sage ich jetzt, Intervall von Fehlern. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten unter den Sündigeren sind die Reuenden oder die Reue zeigen. Du wirst sündigen, aber du zeigst Reue und das ist gut. Aber falsch ist, dass du sündigst und dass du weiter sündigst. Und das ist sehr auch wichtig zu verstehen. Das heißt, das Hadith ist, du musst befestigt, aufrichtig, standhaft auf dem richtigen Weg sein und du musst versuchen, die Handlungen der Religion zu praktizieren mit Wissen und mit Ikhlas genauso, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns will und wieder von uns will. Wenn du das aber nicht schaffen kannst, alles so zu machen, dann übertreibe nicht oder untertreibe nicht, dann bleib aber sozusagen so nah an die Zielsetzung und an dein Ziel in diesem Leben und sei sicher, wenn du dann Gutes tust, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir ein schönes Leben geben und durch das Gute von dir wird Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit dich ins Paradies bringen. Aber keiner hat Garantie. Deshalb versuchen wir immer Gutes zu tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Somit, barakallahu fikum, kommen wir inshallah zu Ende. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallimu kathira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خير. Wir brüdern Schwestern im Internet. إن شاء الله in so ungefähr 45 Minuten إن شاء الله. Es gibt Admin. Samir ist da, denke ich. Ja, dann schickt eure Fragen an Samir und in 45 Minuten machen wir weiter, inshallah.